Fünftens, Feuer, Luft und Wasser. Vom Blitz getroffen werden. Dekailo Tanki. Dekailo Perkuti. Fulmine Ikki. Fulmine Perkuti. Feuer fangen. Iniem comprehendere. Indi comprehendi. Feuer an etwas legen. Iniem inferre aliquire. Iniem subtre aliquire. In Flammen stehen. Ardere, ardere. In Feuer aufgehen, verbrennen. Conflagrare. Etwas in Feuer aufgehen lassen. Incendio delere. Aliquid. Incendio conficere aliquid. Etwas verbrennen, niederbrennen. Comburre. Incendio delere aliquid. Ingi delere aliquid. Bis auf den Grund abbrennen. Ad solum exuri. Das Haus ist abgebrannt. Domus conflagravit. Domus deflagravit. Domus incendio consumpta est. Das Feuer dämpfen. Flammam sedare. Jemandes Feuer und Ungestüm mäßigen. Animus atque impetus aliquius retardare. Die Luft, die wir einatmen. Spiritus quem ducimus. Auf einem Berg entspringen, von einem Flusse. Origri ex monte aliquo. Profluere ex monte aliquo. Es war an dem Tage Hochwasser. Maniae eodie aquae fuerunt.